Wir sind fest im Jetzt, es geht auf und nach vorn. Eine neue Aufgabe, es wird gespielt, nicht verloren. Die Furcht vom Fall, die lohnt sich nicht. Denn jeder Versuch ist ein Schatz in sich. Es gibt Reste von Zweifel, die deine Herzen durchwühlen. Aber es ist nur der Atem, der sich alleine anfühlt. Und der nächste Berg, danach erklimmen schreit. Keine Ungewissheit, die alles besser weiß. Im Ball der Gefühle, als Teil der Sinfonie. Alle Gedanken gehen auf Einwurf, dein Team. Und das Bebe, das sich mitreißt, wo das Glück pulsiert, das nennt sich Leben. Und der Kopf dreht auf, euphorisiert, das ist das Leben. Vor dir her, die Luft ist nervös, sie sticht und glitzert nur. Du gehst mit an die Kante, zusammen auf weiter Flur. Der Geist fängt die Blitze im Tunnel und der Strom. Es sind die wehenden Farben, für die sich alles lohnt. Und der nächste Berg, der nachher Klumen schreit. Keine Ungewissheit, die alles besser weiß. Im Ball der Gefühle, als Teil der Sinfonie, alle Gefühle.